Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 2, Tag 11. Und wieder einen schönen guten Morgen. Schauen wir uns also den einzigartigen und schönen Vers 14 an. Jemand, der auf einer rein menschlichen Ebene lebt, lehnt die Offenbarungen des Geistes Gottes ab, denn sie machen für ihn keinen Sinn. Schau mal, warum verschwenden wir so oft unsere kostbare Zeit und Energie mit dem Versuch, Menschen von etwas zu überzeugen, das für sie keinen Sinn macht? Früher war ich ein Experte darin. Als ich jung war, vielleicht in meinen späten Teenagerjahren, war ich ein Meister im Debattieren. Oh, ich sage dir, ich konnte debattieren und debattieren und debattieren und gewann fast jede theologische Diskussion. Ich war sehr fleißig. Außerdem hatte ich das wunderbare Privileg, von einigen der größten theologischen Köpfe betreut zu werden. Doch eines Tages weckte mich der Heilige Geist oder Jesus, wer auch immer es war, wirklich auf. Er machte mir klar, dass das völlig falsch ist. Ich erinnere mich, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, für die ich viele Male kritisiert wurde. Und ich kann nachvollziehen, dass die Leute mich kritisierten. Im Wesentlichen habe ich folgende Entscheidung getroffen. Für Menschen, die sich auf der menschlichen Ebene bewegen und eine menschliche Erklärung für Dinge haben wollen, die ich durch Offenbarung verstanden habe, ergeben diese Dinge, die ich verstanden habe, keinen Sinn. Daher habe ich beschlossen, nie mit diesen Leuten darüber zu diskutieren. Nun kritisierten mich einige Leute und sagten: Ach, du bist ein Feigling, du rennst weg, du hast Angst vor Debatten, du hast Angst, eine Diskussion zu verlieren. Schau mal, wie viele Leute haben versucht, mit mir über den neuen Bund zu diskutieren. Ich versuche hier, dir etwas zu erklären. Wenn du auf menschlicher Ebene lebst, wirst du den neuen Bund nie begreifen können, denn er ist eine Offenbarung durch Gottes Geist, die für den natürlichen Verstand keinen Sinn macht. Denk darüber nach. Jesus wird Mensch, der Sohn Gottes, und stirbt am Kreuz. Er geht mit seinem Blut in den Himmel und macht im Himmel einen Bund mit Gott, dem Vater. Dann sagt er: Wenn du glaubst, kannst du in diesen Bund eintreten. Du kannst eins mit mir werden. Und es geht dir ewig gut, auch wenn du sündigst. Was macht das für einen Sinn? Für jeden, der auf menschlicher Ebene lebt, macht es keinen Sinn. Deshalb müssen wir verstehen, wenn du eine Offenbarung hast, die dir der Heilige Geist gegeben hat, sei nicht beleidigt, wenn Menschen, die auf natürlicher, menschlicher Ebene leben, diese Offenbarung nicht verstehen. Es wird für sie keinen Sinn machen. Sei nicht nur nicht beleidigt, sondern versuche auch nicht, Menschen mit einem Lebensstil im Natürlichen von geistlichen Dingen zu überzeugen. Weißt du, ich persönlich glaube, wenn wir so handeln, tun wir genau das, wovon Jesus sprach, wenn er sagt, Perlen vor die Säue werfen. Warum sollten wir so etwas tun? Ich liebe es, Dinge weiterzugeben, die durch Offenbarung gegeben wurden. Ich freue mich darüber. Ich glaube, einer meiner liebsten Menschen auf der ganzen Welt, mit dem ich diese Dinge teile, ist Daniel. Manchmal müssen wir uns daran erinnern, dass wir arbeiten sollen. Er hat ein hungriges Herz, er will lernen, er will Jesus ähnlicher werden. Denke daran, Offenbarungen machen für Menschen, die im natürlichen Leben, keinen Sinn. Schau, Paulus macht es sogar noch etwas deutlicher. Zuerst sagt er, sie machen keinen Sinn, dann sagt er, er kann die Offenbarungen des Geistes nicht verstehen, weil sie nur durch die Erleuchtung des Geistes entdeckt werden. Hier sehen wir also zwei Dinge. Erstens, wenn du im Natürlichen wandelst, kannst du die Offenbarungen nicht verstehen. Und zweitens, du musst ein permanent hungriges Herz haben, um mehr Erleuchtung durch den Geist zu bekommen. Ich glaube, das ist es, was mein Leben als Christ so aufregend macht. Manchmal bin ich so aufgeregt über die vielen Offenbarungen, die ich von Jesus bekommen habe, und dann erkenne ich, es gibt noch so viel mehr. Es ist so, je mehr du entdeckst, desto mehr gibt es zu entdecken. Aber sei vorsichtig. Geh nicht im Natürlichen. Erinnerst du dich, was Paulus zu den Galatern sagte? Ihr törichten Galater, ihr habt im Geist angefangen, warum solltet ihr im Fleisch oder sagen wir im Natürlichen weitermachen? Denk nicht, dass nur weil du heute in der Offenbarung des Geistes wandelst, dies bedeutet, dass du auch morgen so leben wirst. Wir können vom Geistlichen ins Natürliche abgleiten. Lasst uns also nach diesem Leben der ständigen Erleuchtung durch den Geist streben und mit den Menschen zusammengehen, die das gleiche Verlangen haben. Wir werden diejenigen, die im Natürlichen wandeln, lieben. Doch wir versuchen nicht, sie dazu zu bringen, das zu glauben, was wir glauben. Denn das können sie nicht. Dann bis morgen.